Szene 18. Hier sind zwei Fragen für Sie. Bitte antworten Sie. Wie alt ist Fräulein Schulz jetzt? Sie ist jetzt 28 Jahre alt. Und wie alt ist Frau Müller? Frau Müller? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie alt Frau Müller ist. Frage. Wissen Sie, wie alt Otto ist? Ja, ich weiß, wie alt Otto ist. Wie alt ist er denn? Er ist 18 Jahre alt. Gut. Wiederholen Sie. Ich weiß, Sie wissen. Er weiß, sie weiß. Wir wissen, Sie wissen. Schön. Hören Sie wieder zu. Otto ist noch bei Fräulein Schulz. Sagen Sie, Fräulein Schulz, wissen Sie, was Peter jetzt tut? Und Monika? Nein, Otto. Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Frage. Weiß Otto, wo die kleine Monika ist? Nein, er weiß nicht, wo Monika ist. Und Sie? Wissen Sie es? Nein, ich weiß es auch nicht. Frage. Wissen Sie schon, wo Otto arbeitet? Nein, ich weiß noch nicht, wo er arbeitet. Hören Sie wieder zu. Sehen Sie, gnädige Frau, hier habe ich eine sehr gute Schweizer Uhr. Mit Garantie für 5 Jahre. Ach gut, mit Garantie. Sehen Sie bitte hier eine goldene Uhr. Oh ja, die ist schön. Wunderbar. Ja, das ist 18 Karat Gold. Jetzt habe ich hier noch eine andere schöne Uhr aus Silber. Einen Moment, ich zeige sie Ihnen. Oh ja, bitte zeigen Sie mir beide Uhren. Hier bitte, die eine aus Gold und die andere aus Silber. Die andere ist auch schön, aber ich nehme die goldene Uhr. Wiederholen Sie. Michael zeigt der Dame nicht nur eine Uhr. Bitte. Er zeigt ihr 2 Uhren. Die erste und die zweite Uhr. Er zeigt ihr beide Uhren. Was tut er? Er zeigt der Dame beide Uhren. Hören Sie wieder. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Herrenuhr. Frage. Zeigt Michael Ihnen die Uhren? Nein, er zeigt mir die Uhren nicht. Frage: Wem zeigt er die Uhren? Er zeigt der Dame die Uhren. Will sie eine Damenuhr? Nein, sie will keine Damenuhr. Frage: Was für eine Uhr will sie? Sie will eine Herrenuhr. Frage: Und Sie? Wollen Sie auch eine Herrenuhr? Nein. Nein, ich will keine Herrenuhr. Oder wollen Sie eine Damenuhr? Nein. Nein, ich will auch keine Damenuhr. Gut. Ich will, Sie wollen. Er will, sie will. Wir wollen, sie wollen. Wie viel kostet denn diese Uhr? Sie kostet 1800 Mark. 1800 Mark. Sie nehmen einen Scheck? Aber ja, natürlich. Sie können mit Scheck bezahlen. Zeigen Sie mir nur Ihren Pass mit Foto. Auf wen soll ich den Scheck ausschreiben? Auf Ihren Namen, Herr Feldmann? Ja, aber besser Juwelier Feldmann. Eine Pause von 5 Sekunden.